Jetzt endlich ist er auf CD rausgekommen. Die DJ Quicksilver mit I Have a Dream. Schon Platz 2 der Dance Charts. Platz 1 ist immer noch Future Breath. Tja, und heute wollen wir mal das Motto anvisieren. Bud Bundy und seine Einsamkeit. Inspiration wie Kelly Bundy, oder? Hey, mal langsam, ja? Das ist meine Idee, also nennen wir es auch nach ja, mir. Ja, Kelly, okay. Und hier ist der Freitagabend, hier geht's ins Wochenende. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Achtung. Ganz frisch aus der CD-Presse. No sense, though I bring you to your senses. You face the consequences for your actions. Opposites attract, but this is fatal attraction. The lady's fashion, now everybody's hooked. Here's the drop, I give it to you pure and uncut. Listen up, my thoughts get deeper than you think. Think twice before you tap it up and make a sacrifice. I'm here to advise, you can have it your way. But at the end of the day, you'll dig your own grave. It lays you down to sleep on the ground 6 feet. But each to his own, I won't preach. Golden brown temptress, through the ages, she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown, with golden brown. Ghetto medicine is representing in your tenements. Now we all dead men walking, drama indisputable. Mixing pharmaceuticals to make your karma suitable. Drain away the pain, shooting God's name in vain. Hoping for redemption, chicken heads on the streets increase the tension. Comatose ghosts, everybody's getting smacked in the face. I guess we all the rat race waste, you'd be amazed. How many people spend a pretty penny making pounds for the underground industry. Cats got no future, they got you stitched like a suture chasing silver line smoke. Pockets loose to check the corner, where little Jack Horners be sat, making stacks, cause misery pays nowadays, eyes glazed, chemical haze up in your gaze, when your God has substance, who you gonna pray for? Down from now to the year 2G, golden brown, texture like sun. Burns when you run and chase dragons. You want to get high, but you don't want to tag on your toe. I inject another dose of this class, say you get addicted to the D that I lay, T-R-A. V-I-S, respect mine. I don't do it, cause I can read between the white lines. Kölef, ganz neu, Golden Brown. Wenige Sekunden, 22:25 Uhr. So, das hätten wir. Schwabikowski. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Feeling right, power, the answer of your Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000 für morgen Samstag, 30. November. Und zwar zum einen Tübingen Hirschau, die Stefan Hartmann Halle. Und Endingen. Alte Stadthalle in Endingen am Kaiserstuhl. Vielleicht gleich ein Blick auf nächste Woche, 7. Dezember. Da wird es ganz Nikolaus-mäßig. Rottweil, Stadionhalle. Und Neuried, Altenheim, Baufenburg, Festhalle. Und Karlsruhe, nicht vergessen, 14. Dezember, Oststadthalle. Wissen Sie, es gibt 7 Dinge, die das Leben vollkommen machen. Sex und diese CD. Du es. Die ultimative Doppel-CD für die schärfsten Stunden zu zweit. Du es. Ab sofort und überall. Jimmy Tenor, der Geheimtipp von der Love Parade. Jimmy Tenor, ja. Jetzt müsste irgendein Verkehr kommen. Wo steckt unser Max? Ich werde mal suchen gehen. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. So, wir holen den Verkehr gleich nachher nach. Ich komm von dort nach Haus, ernährt und flippt gleich aus. Ich brauch jetzt ein Verfahren und schalt mein Radio an. Da die Show ist einfach gut. Du kommst wie eine Flut. Du hältst mich wach bis in. Uhr, Radio Regenbogen Verkehrsservice. In weiten Teilen des Sendegebietes erhebliche Behinderungen durch Schnee und Eisglätte. Bitte fahren Sie vorsichtig. Radio. Am Abend, Radio. Am Freitag, Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. So, nachschauen wir ein bisschen Hektik, wenn wir ein bisschen Flugzeug. Und ey, du hältst mich hier nicht mehr auf da. Dann kommt der DJ endlich zu meinem Lied und statt mir zu sagen, wie es heißt, was tut der? Labert minutenlang rum über irgendwelche Staus auf der Autobahn. Raus. Gut, alle Mithörer mal herhören. Es ist mal wieder soweit. Um Sendezeit zu schinden? Um dumme Fragen zu stellen? Nein. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen. Und gewinnen Sie einen unserer Preise, Sie Glückspilz. Und schon geht's los. Ja, jetzt kann es losgehen, Freunde. Ja, und ich mach's extra ganz schwierig. Ich bringe Songs vor. Wo war mein L gefallen, ne? Aber Finger weg von meinem CD-Player. Ja, ja. Achtung, alles aufpassen, wir fangen an. Fünf in der Breiten, 0138 8000. Aus diesem Zusammenschnitt, fünf in der Breiten werden gesucht. Samples, egal aus welchem Song, sind da mit drin, die gelten auch. Na na na na. Gewinnspiel Radio Regenbogen. Da habe ich aber tief in die Kiste gegriffen. Ha? 22.39 Uhr. Und gibst mir Geschenke? Bye. Also, Naschimmer, das müsste jetzt reichen! Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Ruf mich an! Wir orientieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Eckchen zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Das klingt in den Ohren, das geht ins Blut! Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Achtung, Sondersendung. Achtung, Leute, 1, 2, 3. Und für alle, die nicht wissen, wie der Hase läuft, extra Power. Das ist übrigens ein 96er Remix. Let be your house. Super stark. Jetzt hab. Oh, meine Leitungen brummen wieder. Die glühen, nicht die brummen, nur die glühen und brummen. Tut gerade hier ein bisschen Kühlung machen. Und ich habe in der Leitung jetzt die Sandra aus Gaggenau. Sandra! Hi, Charlie. Grüß dich. Sandra, hat es bei euch auch geschneit, da im Murgtal da hinten? Ja, eher weniger. Eher weniger? Ja, nicht so. Ja, gut. So, und jetzt 5 Interpreten von dir, bitte. Also einmal Staying Alive von Entrance und das Original von Bee Gees. Richtig. Gilo. Ja. Inika Moze. Ja. Abba. Abba. 3. Hot Chocolate. Hot Chocolate 4. Das waren schon 5, aber Fabulous und R.E.M. war auch noch dabei. Ja! Die Sandra hat gewonnen! Absolute Spitze! Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Hey, Meister, die soll doch jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. Alle anderen legen wieder auf. Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musiker? New. Die hatte ich letzte Woche schon gebracht, aber die bringe ich nochmal. Nastron. The End. Das Ende. Aber nicht doch. 22.48 Uhr am Freitagabend. Hallo, hallo. Hier geht's ans Wochenende. Hier geht's ins Wochenende. Nastrom. ML? Aktuell, es ist ja jetzt direkt bald Dezember, ist also alles, man sieht ja überall schon Weihnachten, total Werbung, überall Sterne, Lichter. Wie sieht's bei uns aus? Wie geht's bei uns ab mit Weihnachten? Vergiss bitte nie, dass der Nikolaus dich hasst. Warum denn? Warum? Da steckst du dahinter. Du hast den wahrscheinlich aufgestiftet, oder? Ho, ho, ho. Was willst du denn zu Weihnachten? Ja, das werden wir noch rausgeben. Also ich will, okay. Wir wollen, dass die Weihnachten lachen. Weihnachtsbäume, Bilje, Weihnachtsbäume hier bei mir. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ja, ich hätte dann gerne so einen Weihnachtsbaum. Einen Weihnachtsbaum für den Herrn mit der Stirnglatze. Wie groß? Ja, ich würde sagen, in diesem Jahr reicht mir mal ein kleinerer. Nein, nicht der Baum. Wie groß sind Sie? Ich? Ja, Sie. Ja, 1,93. 1,93, gut, haben Sie Haustiere? Ja, nein, hören Sie, guter Mann, da ist ja sicherlich ein Missverständnis. Ich wollte ja eigentlich nur einen Weihnachtsbaum bei Ihnen ganz kaufen. Ganz genau, richtig. Ja. Ich werde Ihnen deshalb aber vorher ein paar Fragen stellen, wenn Sie erlauben. Und wieso? Weil wir Weihnachtsbaumverkäufer es einfach leid sind, unsere Bäume jedem x-beliebigen Trottel, der hier dahergelaufen kommt, mit nach Hause zu geben. Erlauben Sie mal. Schließlich sind diese Bäume wie unsere Kinder, das verstehen Sie doch, nicht wahr? Und Kinder gibt man ja auch nicht einfach so her, für die sucht man ein gutes Zuhause, wie für unsere Bäume. Also, haben Sie Haustiere? Nein. Auch kein Hamster oder Wellensittich? Nein. Sind Sie verheiratet? Ja, das bin ich. Seit wann? Seit dem 2. Oktober 1989, 11 Uhr. Wie heißt Ihre Frau? Beate. Hatten Sie oder Ihre Frau Beate vor der Ehe sexuelle Kontakte? Das reicht's mir aber. Ja oder nein? Das geht Sie wirklich nicht ja an. Ja oder nein? Ja, verdammt nochmal. Wie oft? Ja, was soll ich das wissen? 4 bis 5, 10 Mal vielleicht? Gut, finden Sie Frauen mit Überbiss erotisch? Was? Hatten Sie schon mal erotische Fantasien mit Küchengeräten? Also, wie lautet die Wurzel aus 64? Hören Sie, guter Mann. Auf welcher Seite trägt Frank Elstner sein Glasauge? Krieg ich jetzt einen Weihnachtsbaum oder nicht? Wie lautet der Spitzname von Chris Howland? Das weiß wie ich nicht. Wie funktioniert ein Quadrantenelektrometer? Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Sie sind ja völlig übergeschnappt. Tja, tut mir leid, ich kann Ihnen keinen Weihnachtsbaum verkaufen. Also gut, hier sind 1, 2, 3, 4, 500 deutsche Mark. Bitte geben Sie mir jetzt einen blöden, verdammten Weihnachtsbaum. Ein Baum für 500 Mark. Gut, okay, hier sind noch mal 100 Mark dazu, 600 Mark, mein letztes Wort. 600. Ja. Gut, dann will ich mir nicht so sein, aber ich sage Ihnen gleich, gern tue ich das nicht. Das interessiert mich nicht. Bitte schön, hier ist Ihr Baum. Dankeschön. Ja, keine Ursache. Nein. Tschüss, fröhliche Weihnachten. Weihnachtsbäume, Bilje, Weihnachtsbäume, hier bei mir. Wir wollen, dass die Weihnachten lachen. Dance, dance, gotta do the Christmas dance. Silent night. Gibt's mir Geschenke. Holy night. Christmas dance. Silent night. My night. Dance, dance, gotta do the Christmas dance. Weihnachten, Weihnachten. It's holy night. It's your night. Was wird denn das hier? Nicht aufs Klo gehen. Wollte nicht, Sommer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Welcome to American Diner. Ab sofort ist es soweit. Amerika zum Greifen nah. Ganz neu, ganz echt und garantiert original im Stil der Rockin' 50s. American Diner. Hier erleben Sie ein starkes Stück Amerika. American Diner. Ab sofort der Intreff in Rastatt-Hilbertshof. Tom, sag mal. Ja. Wieso verkriechst du dich denn hinter der Zeitung? Ich habe was von einem Kleinkunstfestival mit vielen Newcomern gehört. Aber wie und wo, das ist hier nirgends zu finden. Hey, cool bleiben. Sag das doch gleich. Schau da mal rein. Da findest du sowas garantiert. Szene aktuell? Szene aktuell. Das Veranstaltungsmagazin für Karlsruhe und die Region. Jeden Monat kostenlos in allen Musikgeschäften, Kneipen, Szenetreffs, Restaurants und natürlich auf Veranstaltungen. Szene aktuell. Wissen, was läuft. Sie sich schon einmal überlegt, aus einem Dienstagabend etwas ganz Besonderes zu machen? Dann laden Sie sich Ihre große Liebe ein und verführen Sie sie mit Nighthawk. 4 traumhafte CDs mit traumhaften Balladen für traumhafte Stunden zu zweit. Rufen Sie jetzt an 0180 55 020 und bestellen Sie Lionel Richie, Richard Marx, Boyz II Men, Sade, Rod Stewart und viele andere auf 4 CDs für nur 89 Mark. Bedauere ihn. So, DJ Panda. Bevor du ein paar Tränen verdrückst hier. Komm, geh ins Telefon, mach meinen Notruf hier. Mach mein Notruftelefon. Kein Problem. Ja, mach das. Komm, Bad, bitte. Hier ist Ihr Betreuer, Eugene. Hi, mein Name ist Isis J. Aufblaspuppe. Und mein Freund Bart hat es, seit ich aus der Schachtel gekommen bin, nicht geschafft, die Hände von mir zu lassen. Das ist doch deine Schwester. Also, soll ich dem weiter standhalten? Bart, das ist deine Schwester, oder? Einfach in viele Stückchen explodieren. Ja, sehr komisch, Kerl. Aber ich will dich nicht aufhalten. Ich bin sicher, der Azubi hat für die ganze Stunde bezahlt. So, jetzt kommt aber DJ Panda. My Dimension. DJ Panda. Das Programm, das euch gefällt. Schalten Sie Ihr Radio auf. Und jetzt Hello? Y'all ready for this? This is the remix. This is the remix. Und zwar von der neuen Faithless, und zwar tanzbar gemacht. Don't leave. Remix aus England, Faithless, Don't Leave. Ganz schnell nochmal die Termine. Party Time mit Charlie 2000. Und zwar für morgen Samstag, 30. November. Zum einen, ja, Sonntag ist der erste Advent. Oh, das muss ich mir am Ende noch sagen. Also, Samstag, 30. Morgen, Tübingen-Herschau in der Stefan-Hartmann-Halle. Machen wir schon öfters. Kennt jeder. Dann Endingen, alte Stadthalle in Endingen am Kaiserstuhl. Villingen-Schwenningen-Messehalle. Und eine Woche später, am 7. Dezember, Nikolaus-Partys ohne Ende. Rottweil-Stadionhalle. 7. Dezember, Altenheim, Neuried-Altenheim bei Offenburg. Und wieder eine Woche später, Karlsruhe-Oststadthalle. Und am 14. Oberwinden-Elzertal. Und ganz runter in den Süden, 21. kurz vor Weihnachten, Rheinfelden. Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. ¿Dónde están los cientos las piernas? Nächste Neuvorstellung hier. Die Radio Regenbogen Pistenparty. Noch attraktiver, noch extremer, noch mehr Spaß und Schnee ohne Ende. Aktuelle Schneehöhe 1 Meter. Achtung, es gibt nur noch wenige Plätze. Schnell anmelden unter 0621 33 75 115. Auf eine tolle Pistenparty freuen sich Radio Regenbogen und die Privatbrauerei Höpfner in Karlsruhe. Goodbye. Die neue Bravo ist es da. Endlich wieder die 40 neuesten Hits. Bravo ist 15. Einfach eine Klasse für sich. Der Song heißt auch Hell's Bells. Na, was denn, was denn? Manolo Hell's Bells. Und Flexter bringt auch Hell's Bells raus. Kleine Rivalitäten unter den Italienern anscheinend. We'll be right back. Unser nächstes Gewinnspiel ist in Vorbereitung. El, was gibt's? Du konntest in den letzten Wochen deine Einsamkeit nicht verbergen. Warum schenke ich dir das hier zu Weihnachten? Was ist das, El? Was ist das? Das ist eine Telefonfreikarte, eine Freikarte für Sexanrufe. El, also bitte. Das hat mich gar nichts gekostet. Das gab's doch als treue Prämie in dieser netten kleinen Nacktbar. Unmöglich wieder. 23 Uhr und 32 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. In weiten Teilen des Sendegebietes erhebliche Behinderungen durch Schnee und Eisglätte. Bitte fahren Sie vorsichtig. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Nacht mal, jetzt wissen wir, was sich der Kerl immer rumtreibt. In Nacktpass. Kann ich dir auch mal mit, El? Setz einen Helm und eine Gesichtsmaske auf, dann können wir drüber reden. Herzlich willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Action. Es geht los. Yeah! Wir suchen 5 Interpreten! (lacht) 01388000 ist die Nummer fürs Gewinnspiel! Vielleicht gewinnen wir jetzt mal, Charlie! Klar, Charlie! Charlie! Oh. Charlie? Klar mach ich Charlie! Dankeschön, Charlie! Thank you. feeling nice like a walk. Come on, Malawi. Hey, come take a dip on in the cool water. Put your hands up. Hey, I'm feeling nice like a walk. Come listen to me. Radio Regenbogen. Gewinnspiel. Jetzt mache ich nur einen Interpreten dazu, aber dann möchte ich es wissen. 0138 8000. Mr. Wayne, again. Vor sehr, sehr langer Zeit, da blickte Gott auf die Erde und sah, dass sie voller Sünde war. Party, Party, Party, woo! Gott war nicht sehr erfreut. Alle Menschen benahmen sich wie totale Vollidioten. Alle Menschen. Außer einem braven Mann namens Charlie, auch bekannt als der alte Grießkram. Freut euch auf Charlie. Charlie, sind wir auf Sendung? Mesdames, Messieurs, le disjockey Sache est de retour. Irgendwie haben die Leute aus dem Burgtal heute direkten Zugang zu mir anscheinend. Jetzt habe ich nämlich dran den Martin aus Gernsbach. Martin, grüß dich. Ja, hallo. Im Burgtal. Vorher hatte ich jemanden aus Gaggenau. Gernsbach ist ein paar Kilometer weiter hinten. Ja. So, lass mal hören. Also, Construction. Richtig. BBE. BBE. Grazia. Ja. Mr. President. Mr. President. Captain Hollywood. Yay! Genau. Volltreffer. Das war richtig. Und was hat er gewonnen? Eine CD hat er gewonnen. Genau. Wunderbar. Und ich verzeih, wir haben jede Stunde ein Gewinnspiel. Klar. Power Radio. Meine Damen und Herren, hier ist sie, die absolute Nummer 1. Much more music now. Yeah! What I want everyone to do is count down. 5, 4, 3. Und zwar die Nummer 1 der Dance Charts. Absolutely number one. Thank you.

jetzt gibt es dann wieder Aktuelles. Nach dem Mal, dann bin ich gleich wieder da. Kurz vor 24 Uhr das Wetter von hier. In der Nacht verbreitet Niederschläge zum Teil als Schneetemperaturen 1 bis 4 Grad. Am Tage dann weiter unbeständig. Die Schneefallgrenze steigt auf 700 Meter, Höchstwerte 3 bis 7 im Schwarzwald um 0 Grad. Und die weiteren Aussichten wechselhaft mit Niederschlägen. Was in der Welt passiert und hier interessiert jetzt. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 0 Uhr mit Max Lehrer. Das soziale Netz muss nach Auffassung der Bündnisgrünen neu geknüpft werden, um den wachsenden Belastungen standhalten zu können. Ihr Parteitag im thüringischen Suhl sprach sich mit großer Mehrheit für die Einführung einer bedarfsorientierten sozialen Grundsicherung aus. Sie soll das bisherige Sozialhilfesystem ersetzen und unter anderem durch höhere Belastung der Vermögenden finanziert werden. Einzelheiten sollen von einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung externer Fachleute formuliert werden. Die seit Wochen unter Führung Kanadas angestrebte internationale Schutztruppe für Zaire ist in Ottawa konstituiert worden. Eine amerikanisch-europäisch-afrikanische Steuerungstruppe wird der vom kanadischen General Barrill geführten Schutztruppe Direktiven geben, bei einer Änderung der Aktivitäten in Afrika auch Empfehlungen. Barrill hält sich bereits in Afrika auf. Die Leitung der Steuerungsgruppe liegt bei Kanada. Der Streik der Lastwagenfahrer in Frankreich ist nach 12-tägiger Dauer beendet. Überall im Lande lösten die Fernfahrer die Blockaden vor Raffinerien und an Verkehrsknotenpunkten auf. Sie hatten damit akute Versorgungsengpässe provoziert und weitgehende Zugeständnisse bei Lohn- und Arbeitszeitfragen erzwungen. Die Gewerkschaften hatten den Fahrern die Entscheidung über das Streikende überlassen. Außenminister Kinkel hat die Bedeutung der Europäischen Währungsunion für die Wirtschaft in Deutschland unterstrichen. An den Stabilitätskriterien und dem Zeitplan für die Einführung des Euro dürfe nicht gerüttelt werden, sagte Kinkel auf einem Forum im thüringischen Bad Salzungen. Die D-Mark sei alleine zu schwach, auf Dauer dem starken US-Dollar und dem japanischen Yen standzuhalten. Die Renten sind nach Ansicht von Kanzleramtsminister Bohl mit dem gegenwärtigen System der Alterssicherung langfristig nicht zu sichern. Es müsse deshalb über eine Fortentwicklung des Rentensystems gesprochen werden. Das sagte Bohl am Abend beim traditionellen Emder Kaufmannsmahl. That's power. Yeah. You know what? I like the play. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say, tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shutting it down. Ah, tierisch gut, der Song. Ach, schau mal, ich muss jetzt Faxe machen, sonst wäre es zu viel. Unsere Faxnummer 0621-3375-266. Und das ist auch der Grund, warum ich sich einen Fax schenken lassen soll zu Weihnachten. Can't get it out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow, wow. East side to the west side. Pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash. Stacking up the cash. Fast when it comes to the gas. L, hast du als Schuhverkäufer übrigens einen Fax? Ach was, was frage ich überhaupt? Aber blöder Hund. So I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work it. No diggity. So, erster Sax. Mein Name ist Volker. Ich kann schlecht lesen. Aus Tübingen möchte die Simone aus Stuttgart, Klammer auch Venus genannt, grüßen. Wir haben gestern Abend ganz nett telefoniert. Sie soll sich mal melden. Baby never act wild. Very low key on the profile. Da hat er noch einen Blondinwitz, den bringe ich nachher. Okay, ich bin jedem Blondinwitz über dankbar, der per Fax hier ankommt. Rolling with the wind. Nächstes, das ist eigentlich für die Sendung gesucht. Harald Schreinert aus Neckarsteinach. Er hat die Telefonnummer von einer Bekannten, die er eingesteckt hat, aus Versehen mitgewaschen. Am 28.11. haben sie sich auf einer Party in Karlstor Heidelberg kennengelernt. Sie war das Garderobengirl, aha. So, hier anrufen, ich gebe seine Nummer durch. Hallo Charlie, hier begrüße meinen langjährigen Freund Jack Sesselknauf und hoffe, dass alle Meinungsverschiedenheiten erledigt sind. Woher kommt das? Aus Remchingen? Nächstes Fax, Thomas Bayer. Alles Gute zum Geburtstag wünscht dem Jürgen Kopf aus Kürzel. Das ist in der Nähe von Offenburg. La Offenburg, Ines, Sascha, Thomas, Isabel, Stefan, Heiko, Carmen und Momo. First class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't up for something. Cartier with it. Jetzt nächstes Fax. Hallo von Murat und Saniel. Und woher bitte? Steht das nicht dabei? 06226 die Vorwahl. Wir grüßen beide den Jugendclub von Neidenstein. Mike, Nicole, Diana, Conny, Hassi, Schneider, René, Björn, Ante, Michael, Sebastian und alle, die uns kennen. Ja, das stimmt, das mit der Blondine, das draufsteht. Was kann ich denn das nicht bringen? Das ist nicht für alle. Tina aus Pfaffenrod, ich möchte den Patrick Post aus Weiler ganz lieb grüßen. In Klammer, er ist voll süß. Ein Lied von Dion. Aha, okay. Yeah. Lassen wir die Kilohertz mal knallen. Jawohl! Ja. Hau rein, Nadine, und ab geht's! Das ist der Song, der auf Platz 5 der Dance-Charts steht. Reflect. war alles der gleiche Trend, ne? Musikalisch. 0.16 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Es wird noch schlimmer in dieser Sendung. Jeden Freitagabend nur bei Radio. Völlig ausgeflippt. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. New. Ganz neu, die Candy Girls. Candy Girls, alles klar, 0 Uhr und 20 am Freitagabend, beziehungsweise, naja, es geht schon in Samstag rein. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben oder noch dabei sind, grüßt euch! So, wir haben eine Glückssträhne, Bart hat eine Glückssträhne. Heute war was völlig Irres in der Schule. Miss McGowan, meine Lehrerin, hat mir Blicke zugeworfen. Yeah. Seid ihr voll angesehen? Geht's dir noch gut? Hör zu, du von Hand verstellbares Kind. Ich kenne den Blick. Wie oft muss ich ihn aushalten, wenn ich meine ganze Schönheit durch die Stadt trage? Es ist der Blick, der sagt, du hast alles und ich möchte ein Stück davon. Diesen Blick habe ich tausendmal auf tausend Gesichtern gesehen. Und heute sah ich ihn wieder. Ich mache keine Witze. Es war verlangen. Verlangen, sag ich dir. Tja, das Tolle ist, dass das dein sexueller Höhepunkt ist. Das ist es, Bud. Sie hat mich angeblickt. Ja, das war der Gipfel des Hügels. Der unüberbietbare Augenblick. Ehrlich, das ist fast zu traurig, um es herumzuerzählen. Komm, lass ihn, er ist jetzt glücklich. Jetzt wird's heiß, Amigos. Power, Fun, Action. Da blitzt es in den Boxen. Also den Song vermisse ich in den Dance Charts. Der müsste nochmal in der Mitte nicht mehr höher stehen. Also das darf ja wohl nicht wahr sein, nach Trainer. Nee, sie sind drin. Oh, ich hab sie übersehen. Platz 21. Ich nehme alles zurück. Genau. Kann man nochmal grüßen. Nancy Fuchs aus Rheinstetten-Mörsch grüßt den Peter Fuchs. Sascha aus Mainz-Ebersheim grüßt die Klasse 10b des Gutenberg-Gymnasiums in Mainz. Jens, Benedikt, Markus, Eva, Xenia, Natascha und uns. Kommt erst richtig rüber, wenn man das volle Kanne hört. Nach Jammer so mit 5000 kW aufwärts, dann erst kommt das richtig. Klar! Voll normal! Richtig! Voll normal! Das ist Rekord! Andere Szene, Schnitt. Hier die ganz neue Commander Tom. Sorry, ganz mal, Commander Tom. Also mir graut schon, aber nur wegen meinem Freund L, wegen Weihnachten L. Hä? Oder jetzt haben wir dann erstmal Nikolaus. Vergiss bitte nie, dass der Nikolaus dich hasst. Ja. 0 Uhr und gleich 33 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. In weiten Teilen des Sendegebietes Behinderungen durch Schnee und Eisklette. Betroffen sind teilweise auch die Autobahnen. Bitte fahren Sie vorsichtig. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Hallo Mädels. Hallo Jungs. Habt ihr da noch Töne? Was? Hier sind doch jede Menge. Heute mit Charlie 2000. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Powerplay. Wir suchen wieder 5 in der Briten. 1, 2, 3, 4. Let's go. Gut zu hören aus diesem Zusammenschnitt. 5 in der Briten. 0138. 8000. Thank you. Your mind in, out, twist it all about for the brothers up front. Now close up your mouth, grab it, stroke it, do the hokey pokey. Make sure you're down with the mega mega sound. Now here comes the man with the ultimate plan to bust and hust to make your old style rush. Now, never, I thought you were clever, but you took these styles. There's a pit with the weather, hip it, hop it. I wanna hear you drop it, dump it, kick it, jammy jiminy cricket. Now you're scared, I know you wasn't prepared for what about to stand. Now run to your friend, kick a funky flow to the drum. And brothers who sweat it all the way, yeah, now throw your hands in the air. Throw your hands up. Word up, word up. Now wave it like it just out. Yeah. Zwischenläufig geht es noch so ein Blondies. Hallo Blondies! Kelly, stellvertretend Kelly. Kelly, was gibt's denn? Sie wollen, dass ich ein Praktikum mache bei einem öden Sender. Meinst du vielleicht hier? Aber das werde ich zu verhindern wissen. Weil das wäre sowieso, dein Horizont wesentlich übersteigen, oder? So blöd wäre ich auf keinen Fall. Out. 8000. Everybody, so glad you're here. Schoolio put the flow back in your ear. This ain't a fantastic voice, but I'm still on the mission. Let's see if I can get your attention. Now I want to drop some information, just a little additive to your education. I live my life by the code of the funk. 600 watt, 18's in the trunk. Put them on the street, you gotta feel my beat. So throw your hands up if you're down with the seat. Double O L I O with the flow. I'm looking for the party, so let a nigga know. 1, 2, 3, it's like ABC. If hip hop didn't pay, I'd rap for free. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for today. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gonna, gonna get up, get down. Gonna, gonna get up, get down. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gonna, gonna get up, get down. Also ich schlage vor, das müsste reicher nach der Wahl. Ruf mich jetzt an, 018-8000. Wir haben 0 Uhr 46. Is coming. Is coming. Sack. And you can count down the days. The big payoff. From the station that rocks the docks and shakes the lakes. Radio on E. Radio PD. Thank you. Ganz neu der Song, Just a Little Space. Aha. Geht's auch ein bisschen Richtung Trance, ha? Denke ich doch. Aha. 0.50 Uhr in wenigen Sekunden. Hallo, Nachtschwärmer. Meine Leitungen glühen wieder. Ich ziehe mal jetzt jemand raus. Hallo auch, die da draußen sind in den Autos und sich gerade mit den Verkehrsverhältnissen vielleicht ein bisschen rumärgern. Jetzt mal reingucken. Ich habe in der Leitung, und zwar den Stefan aus Ludwigshafen. Stefan, grüß dich. Ja, hallo, schönen Abend. Du hast noch einen Namen dazu gesagt, einen Ortsteil noch? Ja, Ludwigshafen-Haltrep, ja. Aha, grüß dich dahin. So, du hast uns 5 Interpreten? Ja, habe ich, ja. Also Masterboy, ja. Keith Hunter, ja. Spice Girls, ja. Backstreet Boys, genau. Coolio, ja. Flip the Script. Yay, richtig. Echter Nachtschwärmer! Spitzenklasse, danke! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go, mamma mia! Mamma mia. Nächste Woche, nächsten Freitag haben wir schon Dezember, wenn ich wieder hier bin. Weihnachten, Weihnachten. Wann gibt's hier Geschenke? Weihnachtszeit, du stille Zeit der Lichter und Geschenke. Jedes Jahr ab Mitte August freu ich mich, wenn ich Weihnachtsdeckchen. Die Geschenke. Und den Baum. Nikolausi. Bam, bam, bam. Weihnachten ist ja das Fest der Liebe. Und bei meinem Freund Elder greift die Liebe dann nur noch so um sich, oder? Fake, back mir ein paar Weihnachtskekse. Ach, fall tot um, Al. Ain't seen moves like these in years. I can shake and make it, show the fake, but never perpetrate or play a hate. My name ain't rap, but I'm funkified. My name ain't rap, but I can walk the sky. So kick it over here, homie low, and go for broke. And watch my smoke and make sure you don't choke. Point your head to the sky if you wanna ride. And keep your eye on the prize, cause it's live. Ladies night, oh what a night. Oh what a night. bumping and it's all good. It's on and popping from New York to Hollywood. So come on and get your groove on. Tell your man you ain't getting home to the crack of dawn, cause it's on like that. And all the ladies everywhere is gonna be there, so oh, step yes, back. It's lady night. Oh, Mrs. Ladies Night. So, 0:55 gleich. Also, du willst dich an Weihnachten nicht an das Fest der Liebe halten, oder? Das ist gelogen. Das ist gelogen. Also, dann halt, reiß dich zusammen. Kommt, jetzt bringen wir unseren Bandi-Weihnachtskampfruf aus. Einverstanden, einverstanden. Oh, Bandi! Eternal Mystery, auch ziemlich neu. The Eternal Mystery. Ja, ey, so ist halt, ja? Up and down, and up and down, and up and down, and long the beach with you. Up and down, up and down. Wie misst man den IQ einer Blondine? Mit einem Luftdruckmesser, Nachtschwimmer. Oder was antwortet die Blondine auf die Frage, sind Sie sexuell aktiv? Antwort: Nein, ich liege meistens nur so da. Nein. Oder noch ein. Wie spielen Blondinen russisches Roulette? Mit 5 Smarties und einer an die Babypille. Jetzt reicht's aber wieder. Jetzt reicht's! Ruhe! Der absolute Hammer. Ruhe! DJ Test. Thank you.

to the morning light. Rock me, rock me, baby, to the broad daylight. Achtung! Sondersendung! Achtung, Leute. Eins, zwei, drei. Bei riesigen Nebenwirkungen zerreißen Packungsbeiler geschlagen Arzt Apotheker. Take a fresh start. Das ist übrigens die Ventura nach German Birds, die haben den Dance-Chart fast vermieden. Allerdings ist Track 1, Track 2 ist dort vertreten. Platz 11 da. Became something loud. They tell me of my mindscape. You never can deny. And like the birds are passive, you spread your wings and fly. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Stehen wir direkt bei dir vor der Tür. Wieder soweit, jetzt kommt die Weihnachtszeit. Und hier sind Arnie und Bert und wir sind wieder bereit. Denn mit dem roten Kittel an und einem weißen Bart dran machen wir euch den Weihnachtsmann. Hey Arnie, ha? Weißt du noch, wie es war im letzten Jahr? Na klar, was da geschah, das ist doch bald schon nicht mehr wahr. Da hatten wir zum Fest total Stress. Das einfachste von allen Dingen war Lieder sind Geschenke bringen. Davon mal ganz abgesehen ist da so manches noch geschehen. Was in so einer stillen und heiligen Nacht ein echter Weihnachtsmann noch sonst so macht. Hey. Was? Erzähl's dir lieber jetzt nicht einfach so, sonst spielt das Lied ja keiner mehr im Radio. Okay, dann lass es lieber erstmal singen. Und gleich kannst du ja dann noch deine Story bringen. Denkt sie, dies Jahr ist sie alt genug. Und sie glaubt auch gar nicht mehr an den uralten Betrug. Da steh ich doch am Heiligabend vor ihr und dann sagt sie: Du bist ja gar nicht der Weihnachtsmann. Ja, und da sag ich zu der Ute: Liebe Ute, meine Gute, siehst du denn nicht Sack und Rute? Und da guckt die gute Ute mich auch nicht mehr traurig an und glaubt, ich wär der Weihnachtsmann. Hier der Weihnachtsmann im Haus, komm an, lass mich auch nicht sagen ho. Hier der Weihnachtsmann im Haus, komm an, lass mich auch nicht sagen ho, ho. Hier der Weihnachtsmann im Haus, komm an, lass mich auch nicht sagen ho. Der Weihnachtsmann im Haus, komm an, lass mich auch nicht sagen, ho, ho, ho. Hey, Arnie. Bin ich dran? Und ich als Weihnachtsmann, letztes Jahr um diese Zeit, war Müllers nebenan zum Singen schon bereit. Doch für hübsche Weihnachtslieder fehlte die Gelegenheit, Müllers singen in den Seilen schon ziemlich breit. Doch Frau Müller lallte mir noch heftig in mein Ohr, sie kennt sich Heiligabend immer schrecklich einsam vor. Plötzlich ganz toll, Freund, nicht mal echt in echt zu sehen, und ich soll jetzt bitte, bitte, bitte noch nicht gehen. Fasselte nach irgendwas von Nächstenliebe, wenn ich nur noch ein bisschen länger bei ihr bliebe. Und weil ich wusste, was sie denkt, habe ich sie reich beschenkt. Ja, der Schneeriesüdler heiße, dann machen Arne und Bert sich wieder auf die Reise. Wir wollen ja zum Frohenfest viel Freude bringen, denn süßer die Glocken nie klingen. Wenn die letzte Tür geöffnet ist, wenn der Heiligabend da, wenn die Spannung ist so groß, wie sie größer niemals war, dann wird jedem Engelein da draußen eines klar: Der Weihnachtsmann kommt nur einmal im Jahr. Weihnachtsmann ist in dem Haus, komm an, Weihnachtsmann ist in dem Haus, ja, Weihnachtsmann ist in dem Haus. Weihnachtsmann ist in dem Haus. Come on, Weihnachtsmann ist in dem Haus. Weihnachtsmann ist in dem Haus, ja. Weihnachtsmann ist in dem Haus, komm an. Weihnachtsmann ist in dem Haus, ja. Weihnachtsmann ist in dem Haus, komm an. Weihnachtsmann ist in dem Haus. Weihnachtsmann ist in dem Haus, komm an. Weihnachtsmann ist in dem Haus. Und mein Freund ist wieder am besten Weg. Alle Kunden, wenn er wissen, gutes Weihnachtsgeschäft hätte, dann vertrat er die Kunden wieder. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte gern ein paar Pumps in meiner Größe. Sehr gern, gnädige Frau, aber der Verein zum Schutz der Schuhe vor menschlicher Grausamkeit verbietet es, sie Ihnen zu verkaufen. Ich wünsche Ihnen, dass zu Weihnachten eine schöne dicke Rute in Ihrem Strumpf steckt. Und ich wünsche Ihnen in Ihrem ein durchschlagendes Abführmittel. Unsere Weihnachtsfeier fängt gleich an. Setzen Sie Ihre Massen in Bewegung und kugeln Sie Richtung Ausgang. 1:30 Radio Regenbogen Verkehrsservice. In weiten Teilen des Sendegebietes Behinderungen durch Schnee und Eisklette. Betroffen sind teilweise auch die Autobahnen. Bitte fahren Sie vorsichtig. Radio von hier, Radio, Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box. Atmosphäre und Leben pur, jede Woche bei Echten Bomben-Sound hier. Auf jeden Fall voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Und schon geht's los. Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Es gibt Action und Fun ohne Limit. Hallo Nachtschwärmer. Oh, DJ Dave Davies. Transfiguration, schon ein bisschen älter, aber immer noch anhörbar, wie? Doch. Aus dem Jahre 95, so. Jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. Achtung. Passt mal alle auf. Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Wir suchen wieder fünf in den Bretten. Und jetzt wird gespielt. Eins, zwei, drei. Los geht's, Leute. Es ist soweit. Ladies und Gentlemen, das Spiel geht los. Und ich hab's wieder ganz... Der Gewinner hält alles. Er hält alles natürlich. Und ich hab's wieder ganz schwierig gemacht. Oh. Es geht los. Hallo Freunde, Licht aus, Spot an. In the summertime. Hey Leute, das ist ja ganz coole Musik. Und wer fünf zusammen hat? 01288000. Stereo, Stereo, Stereo Music. When I'm down on the microphone stand, I give you all the dope lyrics and introducing the band to make you understand how this is planned. I demand a microphone to rock the homeboys with an instrumental to make noise. Yo, I rock the homegirls too. I'll explain the name of the crew. Yo. Das ist schon der zweite Interpret. Caesar, pump out the jam, y'all. It's a new jack. I am the rapper. I had the rhyme with the rhythm with the rhyme. So party people know it's right on time. I let the party get packed, pack the particle rack. I make a day with the Caesar rap attack. On the microphone, my man, I am the one with the master plan. I got a whole lot more MCs us in the house. Pump up the jam. Mal gespannt. Hier ist unser Gewinnspiel. Don't Go. Das ist schon Kult, der Song. Aber schwierig. Da bin ich jetzt gespannt. Ultimate Warlord aus Krieg der Sterne. Oder Krieg der Wilden, besser gesagt. Sure. Hier soll sie gewinnen spielen. Zusammenschnitt habe ich schon 14 Interpreten gebracht, dabei brauche ich nur 5 nach Schirmer. Also jetzt möchte ich es aber dann wirklich wissen. Aber ich kann wieder nicht da werden. Das ist immer das Gleiche mit mir. Gut, okay, Kompromiss. Einer noch. Flackert ihr mit den Ohren? Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Hello, baby. Back to their hometown, Surf City. Better not here I go, die Hausversion. Jetzt haben wir in der Leitung den Eduard aus Ludwigshafen. Eduard, grüß dich. Hallo. Bist du auch so ein richtiger Nachtschwärmer? Ja, wieso nicht? Ja, toll. Ja, wieso ist so toll? Richtig. So, jetzt lass mal 500 Brennen hören. Das sind ja schon 10 Jahre oder mehr sogar zum Teil zurück, ja? Ja, das ist richtig, es kommt hin. Also, lass mal hören. Also, Technotronic. Ja. Black Box. Ja. Gloria Gaynor. Genau. Yesu. Ja. Und Yellow. Hey, super. Du hast es geschafft! geschafft! Unglaublich! Super! Toll! Famos! Spitze! Come on, Kino! I can't stop the motion! Mama mia, wie die Zeit vergeht. 1.55 Uhr. Hey, Leute! Dieses ist der nackte Überwahnsinn. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Die wollte ich unbedingt noch bringen. Soundlovers Runaway. Allen wünsche ich ein schönes Wochenende. Passt auf den Straßen auf, Nachtschwärmer. Das gilt auch für dich. Du sollst auf den Straßen aufpassen, oder? Ja, das habe ich auch vor. Ja, aber mit deinem Dodge, das ist ein richtiges Gerät. Da brauchst du nicht groß aufpassen, oder? Eines Mannes Auto ist seine Burg. Ehrlich? Ich dachte, eines Mannes Haus wäre seine Burg. Ist es, wenn er den Drachen erschlagen kann, der drin wohnt. Run away. Diese Sendung wurde präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Tschüss. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit ihrem Moderator Max. Hau rein, Maxi. Kurz vor zwei das Wetter von hier. In der Nacht verbreitet Niederschläge, zum Teil als Schnee. Temperaturen 1 bis 4 Grad. Am Tage weiter unbeständig. Die Schneefallgrenze steigt allerdings auf 700 Meter. 3 bis 7 Grad Höchstwerte im Schwarzwald um 0 Grad. Die weiteren Aussichten, es bleibt wechselhaft mit Niederschlägen. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt gleich. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 2 Uhr mit Max Lehrer. Die Führung der Bündnisgrünen und DGB-Chef Schulte haben zum Kampf für einen Machtwechsel in Bonn aufgerufen. Zum Auftakt der Grünen Bundesversammlung in Suhl warfen sie der Regierung Kohl vor, eine Politik der sozialen Ausgrenzung und der Beschneidung demokratischer Rechte zu betreiben. Die 750 Delegierten sprachen sich anschließend für die Einführung einer bedarfsorientierten sozialen Grundsicherung aus. Sie soll das bisherige Sozialhilfesystem ersetzen. Die SPD-geführten Länder wollen sich mit der Abschaffung der Vermögenssteuer noch nicht abfinden. Hamburgs Bürgermeister Foscherau warf der Bonner Koalition erpresserisches Vorgehen vor. Das Verhältnis zwischen Bund und Ländern sei dadurch schwer belastet, sagte der Chorvorsitzende des Vermittlungsausschusses. Mit der Abschaffung der Vermögenssteuer verfüge die Koalition über mehr als 9 Milliarden Mark, die ab Anfang 1997 in den Haushalten der Länder fehlen würden. Der Streik der Lastwagenfahrer in Frankreich ist nach 12-tägiger Dauer beendet. Überall im Lande lösten die Fernfahrer die Blockaden vor Raffinerien und an Verkehrsknotenpunkten auf. Sie hatten damit akute Versorgungsengpässe provoziert und weitgehende Zugeständnisse bei der Lohn- und Arbeitszeitfrage erzwungen. Die Gewerkschaften hatten den Fahrern die Entscheidung über das Streikende überlassen. Die Länder der Europäischen Union wollen gemeinsam härter gegen den illegalen Drogenhandel und die sexuelle Ausbeutung von Kindern vorgehen. Darauf einigten sich Innen- und Justizminister der EU-Länder. So sollen Drogenproduktion und Drogentourismus eingedämmt und die Zusammenarbeit der Behörden verbessert werden. Die seit dem Wochenanfang anhaltenden Proteste gegen den serbischen Präsidenten Milosevic gehen weiter. Gestern zogen rund 200.000 Anhänger des Oppositionsbündnisses Zajedno durch Belgrad. Sie fordert in Sprechchören den Rücktritt von Milosevic. Peter Graf ist in vollem Maße schuldfähig. Das hat ein Gutachten des Heidelberger Psychiaters Schmidt-Degenhardt ergeben. Einzelheiten des Gutachtens wurde im Steuerprozess vor dem Mannheimer Landgericht nicht bekannt. Wegen der sehr persönlichen Aspekte des Gutachtens war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden. Die Verteidigung erklärte im Anschluss, sie habe dem Ergebnis zugestimmt. In der ersten Fußball-Bundesliga trennten sich Borussia Dortmund und der Hamburger SV 1:1 unentschieden. In der zweiten Liga wurden 2 Begegnungen ausgetragen. Rot-Weiß Essen schlug den SV Meppen 2:1 und der VfL Wolfsburg besiegte den KFC Uerdingen 1:0. In der deutschen Eishockeyliga besiegten die Schwenninger Wildwings die Kassel Huskies 7:5. In einem Meisterschaftsspiel der ersten Eishockeyliga Süd besiegte der EHC Freiburg den ERC Ingolstadt 9:7. Durch diesen Erfolg festigten die Südbadener ihren 2. Tabellenplatz hinter Bad Tölz. Die Zeit 2 Uhr und gleich 3 Minuten.